Abschnitt 17 aus Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Geschichte von dem Scheusal. Zweiter Teil. Jetzt muss ich noch erwähnen, dass das Haus, in welchem Karl wohnte, dicht an das des Kommerzienrats Schöler stieß und mit diesem auch in der Tat einen durch eine dünne Backsteinwand getrennten Keller hatte. Karl war nicht reich, aber er liebte es doch, in seinem eigenen Keller sein eigenes Bier einzulegen, und er fühlte sich jetzt so schwach, dass er einer Stärkung, welcher Art sie auch sei, bedurfte. Er ging hinunter, das Bier heraufzuschaffen, und hörte unten, als er die Tür langsam aufgeschlossen hatte, ein dumpfes Graben und Stoßen nebenan, als ob die Erde aufgeworfen würde. In dem Augenblick achtete er aber nicht darauf, nahm einige Flaschen Bier unter den Arm und stieg wieder nach oben. Dem Seemann schloss er nun sein ganzes Herz auf, gestand ihm, dass er arm, aber ehrlich sei, und bat ihn um seinen Rat, wie es möglich gemacht werden könnte, dem gierigen Vormund das wahrscheinlich unterschlagene Kapital zu entreißen. »Nicht um des Geldes wegen«, rief der junge Mann, und ein edles Feuer blitzte aus seinen Augen, »nicht des schnöden Mammons wegen sehne ich mich nach dem Besitze. Was ich brauche, verdiene ich mir durch meine Feder, und frei und unabhängig stehe ich in der Welt. Aber weh mir, ich liebe hoffnungslos, und die Geliebte ist des falschen Onkels Mündel.« »Aber die ist ja schon tot«, rief der Kommerzienrat voller Erstaunen. »Ich bin ja schon fest davon überzeugt gewesen, dass sie der nichtswürdige Mensch vergiftet hat.« »Ja, Sie haben recht«, sagte der Doktor, »aber hier lasse ich den Leser einen vermuteten Scheintod ahnen. Ich spanne ihn gewissermaßen auf die Folter und glaube gerade, dass mir diese Wendung vortrefflich gelungen ist. Jetzt warten Sie. Jetzt verschwindet das Mädchen, das er zu sich ins Haus genommen hat, und dadurch, dass Karl in seinem Keller das Graben und Erdewerfen gehört hatte, habe ich den Kommerzienrat vollständig in meiner Gewalt. Ich kann ihn entweder durch eine Haussuchung überführen und entdeckt werden, oder vorher, durch den Seemann vielleicht, der sich dafür einen Teil der 7 Millionen sichert, warnen und nach Amerika flüchten lassen.« »Ich werde noch verrückt«, stöhnte der Kommerzienrat, mit beiden Händen seine eigene Stirn fassend und pressend. »Ist denn die Mündel wirklich tot oder lebt sie noch?« »Ich sage Ihnen ja, ich kann das noch machen, wie ich will«, erwiderte ihm der Doktor freundlich. »Und auch hierüber wollte ich mir Ihre Ansicht erbitten, ob Sie nicht auch glauben, dass man durch einen glücklichen Scheintod das Interesse des Lesers weit gewaltiger anspannen könnte.« Der Kommerzienrat fuhr mit beiden Beinen zugleich aus dem Bette. »Haben Sie mir da Tatsachen vorgelesen?« rief er dabei, »oder mich zum Narren gehabt, mit einer wahnsinnigen, erdichteten Geschichte, Herr?« »Zum Narren gehabt? Wahnsinnige Geschichte? Mein Herr, das ist oder wird vielmehr eine Novelle, wenn ich imstande bin, sie so durchzuführen, wie sie angelegt ist, die ihresgleichen in der Literatur sucht, und nur um Ihre Meinung darüber zu hören und mir in der Entwicklung vielleicht durch einen einfach praktischen Rat an die Hand zu gehen, habe ich sie Ihnen vorgelesen.« »Herr Doktor«, rief jetzt der Kommerzienrat, mit den Füßen wieder zurück unter die Decke fahrend, als ob er draußen auf heißes Eisen getreten wäre, und mit beiden Händen zugleich seine weiße Nachtmütze fest und entschlossen über die Ohren ziehend. »Wenn ich Ihnen das jetzt sage, was ich von Ihnen denke, könnten Sie mich bei jedem Kriminalamt auf die furchtbarste Verbalinjurie verklagen. So viel will und muss ich Ihnen aber bemerken, dass ich ein kranker Mensch bin, der vorige ganze Nacht kein Auge zugetan und ihnen aus übergroßer, wie ich nun einsehe, alberner Gutmütigkeit sein eigenes Zimmer mit eingeräumt hat, um jetzt, unter der Vorspiegelung wichtige Tatsachen erzählt zu bekommen, mit einer faden, konfusen Novelle misshandelt zu werden. Ich verlange jetzt ernsthaft von Ihnen, dass Sie mich in Ruhe lassen und endlich Ihr Licht auslöschen. Ich bin sonst nicht imstande einzuschlafen und wünsche Ihnen eine angenehme Ruhe.« Damit fiel er wie totgeschlagen auf sein Kopfkissen zurück, schloss die Augen und machte ein Gesicht, als ob er Arsenik genommen hätte und nun bereit wäre zu sterben. »Fade Novelle?« rief der Doktor Wickendorf an seiner empfindlichsten Stelle gefasst. »Mein Herr, ich habe Ihnen mehr Beurteilungskraft zugetraut, als Sie wirklich zu besitzen scheinen, und kann nur bedauern, meine Zeit damit verschwendet zu haben, Sie um eine Meinung darüber zu ersuchen. Schlafen Sie wohl!« Der Mann war aufgesprungen und ging, zu des Kommerzienrats stillem Grimme, ohne das Licht auszulöschen, mit raschen Schritten und mit fest verschlungenen Armen im Zimmer auf und ab, dann und wann einen zürnenden Blick nach der Stelle hinüberwerfend, wo sein duldender Schlafkamerad, äußerlich ein Bild des stillen Friedens, mit der über die Ohren gezogenen Nachtmütze auf dem Rücken lag, innerlich aber den unruhigen Gesellen mit dem brennenden Lichte dahin wünschend, wo der Pfeffer wächst. In einer Art von verzweifelter Resignation schien der Kommerzienrat entschlossen, auch das Schlimmste über sich ergehen zu lassen, ohne weiter dagegen anzumurren. »Das geschieht dir recht, Hieronymus«, murmelte er dabei unhörbar vor sich hin, »das geschieht dir ganz recht, und es freut mich ordentlich, dass es so gekommen ist. Du in deinen Jahren hättest gescheiter sein können und sollen, als dich von einem Narren von Doktor in die Welt hineinschicken zu lassen. War es doch die Dorothee, die kannte mich besser, als ich mich selber kannte, und die Unbequemlichkeit, das Elend dieser Nächte, die Aufregung und der Ärger am Tage, das alles habe ich verdient, reichlich verdient mit meinem Leichtsinn. Nur die Leber, das rasende Wachsen der Leber jetzt seit den letzten 2 Tagen, das ist mein Tod, das habe ich nicht verdient, und ich sterbe als Märtyrer für die Bequemlichkeit der Wallfahrer unter Dach und Fach zu schlafen. Wallfahrer, fuhr er fort, seinen Grimm in eine neue Bahn lenkend, das nennen nun die Leute Wallfahrten, kehren abends ein, gehen zu Bier und Essen, spielen und schlafen und verdrängen andere kranke Reisende aus ihrer gewohnten Ruhe und Bequemlichkeit. Wallfahrer. Und der unglückliche Mensch läuft noch immer wie besessen im Zimmer herum und löscht das Licht nicht aus. Wenn ein Gerichtshof für moralische Verbrechen existierte, verklagte ich ihn auf kaltblütig überlegten vorsätzlichen Mord. Der Mensch will mich tot machen. Der Kommerzienrat schien ihm aber Unrecht getan zu haben, oder war Dr. Wickendorf selber müde geworden? Er trat plötzlich zum Tische, legte seine Papiere zusammen und schloss sie wieder in seinen Reisesack, fing an, sich zu entkleiden und stieg dann, das brennende Licht neben sich auf einem kleinen Tische ungelöscht stehen lassend, ins Bett. »Er wird es schon ausmachen«, tröstete sich der Kommerzienrat, der versteckt nach ihm hinüberblinzte. »Er wird doch nicht mehr im Bette lesen wollen. Das ist feuergefährlich.« Dr. Wickendorf las aber weder, noch machte er das Licht aus. Hätte aber der Kommerzienrat das von ihm abgewandte, boshaft lächelnde Gesicht des Schriftstellers sehen können, er würde gezittert haben. Eine ganze Weile hielt es der arme, gepeinigte Mahlhuber unverdrossen aus. Er genierte sich, den Doktor zu belästigen und anzureden. Er musste ja das Licht doch zuletzt einmal auslöschen. Dieser schien jedoch an nichts weniger zu denken, und der Kommerzienrat drehte sich endlich mit einem gewaltsam gefassten Entschlusse nach ihm um, hustete erst einmal und sagte dann: »Herr Doktor.« »Ja.« »Sie schlafen doch noch nicht?« »Nein.« »Dürfte ich Sie bitten, das Licht auszulöschen? Ich bin nicht imstande, vorher einzuschlafen, und es ist auch feuergefährlich.« »Ich will Ihnen etwas sagen, Herr Mahlhuber«, erwiderte ihm sein Schlafkamerad freundlich. »Ich sehe mich Ihnen gegenüber zu der Erklärung gezwungen, Sie nicht mehr zu beunruhigen, als irgend nötig ist. Ich habe das Licht absichtlich brennen lassen.« »Aber weshalb, um Gottes Willen?« »Das will ich Ihnen sagen«, seufzte der Doktor. »Solange bei Vollmond ein Licht nachts in meinem Zimmer brennt, liege ich ruhig. Sobald ich es auslösche, nachtwandle ich.« »Herr, du mein Gott«, stöhnte der Kommerzienrat, »das hat mir noch gefehlt.« »Wünschen Sie es«, fuhr der entsetzliche Mensch ruhig fort, »so lösche ich das Licht augenblicklich aus. Aber ich bitte Sie dann ernstlich, mich zu halten, falls ich aus dem Fenster klettern wollte. Wir logieren allerdings in der ersten Etage, aber es sind Steine unten.« »Aber mein Herr«, sagte der Kommerzienrat außer sich, »das nehmen Sie mir nicht übel, mit einem solchen Leiden behaftet sollten Sie auch allein in einem Zimmer und womöglich mit vergitterten Fenstern schlafen.« »Ich hatte auch den Wirt nur aus Rücksicht für Sie gebeten, Sie anderswo einzuquartieren«, sagte der Doktor vollkommen ruhig. »Also wünschen Sie, dass ich das Licht auslöschen soll?« »Um Gottes Willen, nein«, rief der Kommerzienrat. »Dann wünsche ich Ihnen eine recht angenehme Ruhe«, sagte Dr. Wickendorf, drehte sich herum und war in der nächsten Minute auch schon fest und sanft eingeschlafen. Ende von Abschnitt 17. Gelesen von Klaus Missfeld.